Solche Anekdoten müsst ihr mir aufschreiben. Das muss durchmoderiert werden. Wisst ihr, wo wir geprobt haben? Ich ziehe das auf, dass wir in den Schaffsteinfolgen Scheiße geprobt haben. Genau, und dann haben wir es fast als mobile Schlagzeug.